Kundgabe 1615. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.09.1940. Vorgang der Vermittlungen. Gabe zu schreiben, Gnadengeschenk. Eine unwandelbare Liebe veranlasst Gott immer wieder, sich den Menschen zu nähern und ihnen sein Wort zu vermitteln. Denn diese Liebe lässet nicht zu, dass der Mensch in Irrtum wandle, der den Willen nach der Wahrheit in sich trägt. Je stärker das Wahrheitsverlangen im Menschen ist, desto mehr zieht er die ewige Wahrheit zu sich heran und vernimmt nun die göttliche Stimme in sich, die sich zumeist gedanklich äußert, jedoch auch hörbar vernehmlich sein kann. Der Geistesfunke im Menschen ist es, der die Verbindung sucht mit dem göttlichen Geist. Und so nun der Mensch seiner Gedanken achtet, wird er die Wahrnehmung machen, dass sich diese vorwiegend mit geistigen Fragen beschäftigen und der Mensch sich gewissermaßen selbst diese Fragen beantwortet. Und diese Antwort vermittelt ihm der Geist aus Gott. Wer sein Innenleben pflegt, wer oft die Stimme in sich sprechen lässt, das heißt, seinen Gedanken freien Lauf lässt, jedoch sich möglichst frei zu machen sucht von irdischen Gedanken, der wird unerhörte Erfolge verzeichnen können. Er wird nachdenken über viele Probleme, und so er Verlangen trägt nach der Lösung dieser, auch eine ganz klare und befriedigende Lösung finden. Er wird sich ein Bild zurechtmachen, scheinbar seinem eigenen Denken entsprossen. Es wird ihm zusagen und auch gänzlich der Wahrheit entsprechen. Denn der Wille zur Wahrheit gab dem Geist in sich die Freiheit, sich zu äußern. Und das nun gedanklich ihm zugegangene Bild ist die Äußerung des göttlichen Geistes im Menschen. Denn jeder nach der Wahrheit verlangende Mensch findet Gnade vor Gott, weil dieses Verlangen unbewusst Gott selbst gilt. Es will der Mensch das Rechte erkennen, und Gott als das Rechte lässt sich erkennen. Er lässt sich finden von einem jeden, der ihn suchet. Der Vorgang der Vermittlung geistiger Wahrheiten trägt den Stempel göttlicher Liebe. Es wird niemals in gleicher Weise ein Erdenkind fähig sein, Vermittlungen zu empfangen, die der Wahrheit nicht entsprechen. Denn wohl kann der Gegner Gottes durch seine Hilfskräfte den Gedankengang eines Menschen beeinflussen, sich der Lüge zuzuwenden, wenn er selbst unwahr und Gott abwendig ist. Niemals aber wird er die Macht haben, in so außergewöhnlicher Weise Niederschriften entstehen zu lassen. Denn diese Gabe ist ein Gnadengeschenk Gottes, das nur durch den Willen, Gott zu dienen, erworben werden kann. Es ist die Entstehung der Schriften an sich ein Zeichen göttlicher Liebe und Allmacht, die nicht willkürlich von gegnerischer Macht übertragen werden kann auf Menschen, die abseits der ewigen Gottheit stehen, zum Zwecke bewusster Irreführung der Mitmenschen. Und also ist diese Entstehung allein schon ein Beweis des Wirkens guter geistiger Kraft. Es ist ein Vorgang, der sich nicht oft wiederholt und der auch nicht beliebig beendet wird. Denn das Erdenkind, das sich einmal dazu bereit erklärt hat, ist von der göttlichen Liebe erfasst und will die köstliche Gabe nicht mehr missen, schwebt doch der Geist in Regionen, die ihm nun begehrenswerter sind als das irdische Leben. Und so nach der Mensch freiwillig niemals etwas hingeben möchte, was ihm weit begehrenswerter dünkt. Die göttliche Liebe ist deutlich erkennbar am Werk und sie gibt den Menschen einen Beweis ihrer Kraft und Macht. Sie ist unaufhörlich bemüht, die Menschen zum Glauben zu bewegen. Sie kommt selbst in Erdennähe, nimmt sich ihrer Geschöpfe erbarmend an, die göttliche Liebe sucht. Die göttliche Liebe sucht sich im Wort verständlich zu machen. Sie ist unwandelbar und immer und ewig nur darauf bedacht, ihren Geschöpfen das ewige Reich in aller Herrlichkeit zugänglich zu machen. Und also steigt die Liebe selbst zu ihnen herab, auf die Erde, und belehret sie in Wort und Schrift. auf dass das unvergängliche, reine Wort Gottes den Menschen geboten werde, nach seinem Willen. Amen.